Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 847, an Goethe, Weimar, 17. März 1802. Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen in Jena wohlgeht und dass mitunter auch etwas Poetisches aufblüht. Sie haben unterdessen hier nichts versäumt, denn die Sozietät scheint nach den heftigen Zuckungen, die Sie ausgestanden, noch ganz entkräftet und in kaltem Schweiß zu liegen. Der Herzog, den man auch zu präokkupieren suchte, hat mich vor einigen Tagen über den Vorgang questioniert, und ich habe ihm die Sache in dem Licht vorgestellt, worin ich sie sehe. Er hat den Regulus zu lesen gewünscht, weil ihm von Berlin geschrieben wurde, dass dieses Stück viel Verdienste habe, obgleich es bei der Aufführung nicht habe glücken wollen. Ich glaube es wohl und möchte nur wissen, wo die Verdienste stecken. Unser gnädigster Herr hat das Opus gelesen und mir mit beiliegendem Billett zurückgeschickt. Sie sehen daraus, dass er es nicht ganz will fallen lassen, obgleich er es, ohne es selbst zu wissen oder zu wollen, kondemniert, denn er muß es doch zuletzt für eine langweilige Prosa erklären, und nun möchte ich wissen, was noch Gutes daran bleibt. Ich habe ihm das letzte Wort nicht gelassen und in einer kleinen Replik mir die Freiheit genommen, vorzustellen, dass ich die Regelmäßigkeit der Form nur alsdann für verdienstlich halten könne, wenn sie mit poetischem Gehalt verbunden sei. Er sagte mir neulich, dass sie ihm einige Hoffnung gemacht, den Radamist zu bearbeiten. Gott helfe Ihnen durch dieses traurige Geschäft. Sie sind mit mir höflich eingeladen, einige Beiträge zu der Irene von Haarlem einzuschicken. Es ist doch eine wahre Bestialität, dass diese Herren, welche das Mögliche versuchen, uns zu annihilieren, noch verlangen können, dass wir ihre Werke selbst fördern sollen. Ich bin aber willens, Ungern, der mir diesen Antrag getan, recht aus vollem Herzen zu antworten. Ich habe mich dieser Tage mit dem heiligen Bernhard beschäftigt und mich sehr über diese Bekanntschaft gefreut. Es möchte schwer sein, in der Geschichte einen zweiten so weltklugen geistlichen Schuft aufzutreiben, der zugleich in einem so trefflichen Elemente sich befände, um eine würdige Rolle zu spielen. Er war das Orakel seiner Zeit und beherrschte sie, ob er gleich und eben darum, weil er bloß ein Privatmann blieb und andere auf dem ersten Posten stehen ließ. Päpste waren seine Schüler und Könige seine Kreaturen. Er hasste und unterdrückte nach Vermögen alles Strebende und beförderte die dickste Mönchsdummheit. Auch war er selbst nur ein Mönchskopf und besaß nichts als Klugheit und Heuchelei. Aber es ist eine Freude, ihn verherrlicht zu sehen. Wenn Sie Griesbach oder Paulus sprechen, so lassen Sie sich doch von ihm erzählen. Vielleicht können uns diese einige Schriften über ihn verschaffen. Leben Sie recht wohl und denken Sie bald wieder auf Ihre Zurückkunft. S.C.H.